Ich sitze in einer Tempelnische auf der Plattform der Pyramide der Inschriften und sehe über die menschenleeren Ruinen in die von Hitze und Regen dampfende verhangene Ebene hinaus. Auch die Arbeiter arbeiten heute nicht, die sonst damit beschäftigt sind, die Ausgrabungen von der immer wieder alles überwuchernden Vegetation freizuhalten. Ich komme aus dem Hochland, aus einem angenehmen, gemäßigten Klima der frischen Höhenluft und will ins Tiefland mit seiner tropischen Hitze und hohen Luftfeuchtigkeit. Hochland und Tiefland sind sehr gegensätzliche Klimata. Aber während die Topologie des Hochlands sich aus sehr unterschiedlichen Ökozonen zusammensetzt, bildet das Tiefland eine einheitliche Formation. Im Tertiär ein flaches, warmes Meer über einem Schelf. Kleine Tierchen treiben es im Meer. Vermehren sich, sterben, vermehren sich und sterben. Weiches und Festes. Ausscheidungen, Absonderungen, Konkretionen, Inkrustationen. Weiches Vergängliches holt aus seiner Formlosigkeit Festes, Dauerhaftes in jeder Form. Form als Halt oder als Schutz. Innen und außen sind noch irrelevant. Form, axial, tangential, radial. Stäbe und Nadeln, Gitter, Gerüste, Schalen, Wände, Kammern, Kapseln, Deckel, Klappen. Gehäuse innen, Gehäuse außen. Skelettige Röhren und Röhrenskelette. Protosepten, Metasepten, geometrische Netzwerke, Rosetten, Lamellen. Alternierende Reihen, konzentrische Kreise, Spiralen, Spindeln, Schrauben. Freie Anordnungen oder streng symmetrisches. Mathematische Figuren immer komplizierterer Gesetzmäßigkeiten oder wilde Kolonien. Winzige Monstren. Triaxone, Tetraxone, Trapezoidale, Sterne, fünfstrahlig, sechsstrahlig, achtstrahlig, zehnstrahlig, zwölfstrahlig, vielstrahlig. Rollende Sonnen, fantastische Polygone, spheroidale Gitterschalen, oft mehrfach ineinander geschachtelt, sich durchdringende Muster, zusammenwachsen zu neuen Stäben, Gittern, Schalen. Lappiges, wulstiges, schuppiges, stachliges, krustiges, fiederiges. Pflanzliche Formen, schwebende Gärten, Ausgeburten und Ungeheuer, Wurzelfüße, Kopffüße, Armfüße. Sarkodeleiber, die Pseudopodien streckend, Brothäuse mit Wimpern am ganzen Leib, Mundafter von Tentakeln gesäumt, Sphinkter mit Augen, schillernde Kloaken, Gastralmösen, petaloide Ambulakralgenitalien, klaffende Darmsäcke und ausgefahrene Stülpmägen, die Zunge als Fuß, Monstren. Die Kopflosen, die Sklerodermaten, die Glockenwesen und die Bikonvexen, polyandrische Hydromedusen und vagile Foraminiferen, schwimmende Korallen, Siphonophore, bilaterale Kammerlinge, Fresspolypen, Wehrpolypen, die Solitären und die Zusammengewachsenen, die filigranen Galerten und die lebenden Schläuche, die Molluskoiden und die ewig Zuckenden. X Klassen, zig Familien, zehntausende Gattungen, Millionen Arten, Milliarden, Milliarden Individuen. Weiche Materien in oder über festen Formen. Schleimige Blasen, Bläschen, gelblicher Glitsch, Fetttropfen, Ölkügelchen, flüssiger Grind. Treiben im flachen, warmen Meer. Vermehren sich, sterben. Die weiche Substanz löst sich auf, vergeht im Wasser. Die Formen bleiben. Die zarten Skelette, die hauchdünnen Schalen. Jahr für Jahr Milliarden und Abermilliarden sinken auf den Boden des Meeres. Lagern sich ab, schichten sich zu Schichten über Schichten, verbacken zu Sediment, wachsen. Zig Millionen Jahre lang. Während der Boden des Meeres sich ganz sachte und allmählich hebt. Im Holozän ist die Wasseroberfläche erreicht. Eine riesige, rechteckige Platte hebt aus dem Meer. Die Schmalseiten im Norden und Süden, die Längsseiten im Osten und Westen. Mit einer leichten rhomboidalen Verschiebung. Die Kanten der Längsseiten weichen von der exakten Nordrichtung geringfügig nach Osten ab. Eine Tafel aus Kalkstein, gut 180.000 Quadratkilometer Oberfläche, knapp 30 Meter aus dem Meer aufsteigend. Vollkommen eben und in der Waagerechten liegend, nur im Süden leicht ansteigend, wo Yucatan über den Petén mit dem Festland verbunden ist.